Höre auf, Sonja, höre auf!« keuchte sie hastig, außer Atem und hustend. »Du weißt ja selbst nicht, um was du bittest. Du bist wie ein Kind. Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich zu dieser betrunkenen Deutschen nicht zurückkehren werde. Mögen alle mal ganz Petersburg sehen, wie die Kinder eines edlen Vaters, der sein Leben lang treu und redlich gedient hat und man kann sagen, im Dienst gestorben ist, betteln gehen müssen.« Katharina Iwanowna hing schon mit blindem Glauben an dieser Erfindung ihrer eigenen Fantasie. »Soll nur dieser schändliche Kerl von einem Generale sehen? Ja, du bist dumm, Sonja. Was sollen wir denn jetzt essen? Sag es mir bitte. Wir haben dich genug ausgenutzt. Ich will es nicht mehr. Ach, Rodion Romanowitsch, Sie sind es!« rief sie aus, als sie Raskolnikow erblickte und eilte auf ihn zu. »Erklären Sie bitte diesem dummen Persönchen, dass wir nichts Klügeres tun konnten. Sogar Leierkastenmänner verdienen. Bei uns aber werden alle merken und erfahren, dass wir eine verarmte, wohlgeborene Familie und Waisen sind, die an den Bettelstab gebracht wurden. Und dieser Kerl von einem General wird noch seine Stellung verlieren. Sie werden es sehen. Wir werden jeden Tag vor seinem Fenster stehen. Und wenn der Kaiser vorbeifahren wird, werde ich mich auf die Knie werfen und auf die Kinder will ich zeigen und sagen, schütze sie, Vater. Er ist der Vater aller Waisen. Er ist barmherzig. Er wird sie schützen. Sie werden es sehen. Und diesen Kerl von einem General. Lenja, tenez vos droite. Du, Kolja, wirst du wohl sofort wieder tanzen? Was heulst du?« »Er heult schon wieder.« »Nun, warum fürchtest du dich denn, Dummköpfchen? Oh Gott, was soll ich mit ihnen tun, Rodion Romanowitsch? Wenn sie wüssten, wie töricht sie sind, was soll ich mit ihnen anfangen?« Und sie zeigte fast weinend auf die schluchzenden Kinder, was sie jedoch nicht hinderte, ununterbrochen und geschwind weiterzusprechen. Raskolnikow versuchte, sie zu überreden, nach Hause zu gehen und sagte ihr sogar, um sie bei ihrer Ehre zu packen, dass es für sie unpassend sei, wie ein Drehorgelspieler in den Straßen umherzuziehen. Sie wolle doch die Vorsteherin eines Pensionats für junge Mädchen aus besseren Ständen werden. »Eines Pensionats für junge Mädchen? Was weit herkommt, hat gut Lügen«, sagt das Sprichwort, rief Katharina Iwanowna aus, aber nach dem Lachen überfiel sie ein starker Husten. »Nein, Rodion Romanowitsch, dieser Traum ist ausgeträumt. Alle haben uns verlassen. Und dieser erbärmliche Kerl von einem General, wissen Sie, Rodion Romanowitsch, ich habe ihm ein Tintenfass an den Kopf geworfen. Es stand gerade eins dort im Vorzimmer neben dem Buch, wo alle ihre Namen eintragen. Auch ich habe mich eingetragen und dann warf ich ihm das Tintenfass an den Kopf und lief davon. Oh, gemeine, niederträchtige Menschen, ich verzichte auf sie alle. Ich will die Kinder selbst füttern, will niemanden mehr anbetteln. Wir haben Sonja genug gequält. Bolitschka, wie viel haben wir eingesammelt? Zeig mir mal.